Hallo und herzlich willkommen zum 76. Conancast. Heute mal wieder ein Conancast, in dem es um einige Spoiler geht. Also wenn ihr auf dem Stand des deutschen Anime, deutschen Manga oder japanischen Anime seid, dann solltet ihr an dieser Stelle am besten schon abschalten. Denn heute geht es um die Spoiler aus dem japanischen Manga. Da möchten wir zunächst einmal auf die Ereignisse rund um Akais Auferstehung sprechen. Dann natürlich auch über Rum und Scotch, um wen es sich bei den beiden handeln könnte. Einfach um alle aktuellen Ereignisse. Und wie ihr das natürlich gewohnt seid von Conancast, mache ich das nicht alleine, denn mit dabei ist heute auch Clemens. Hallo Clemens. Seid gegrüßt. Dann begrüße ich auch Olli. Hallo Olli. Ja, hallo liebe Hörer. Willkommen zum heutigen Spoilercast. Und zu guter Letzt begrüße ich noch einen Gast heute. Das ist Alex. Hallo Alex. Hallo. Ja, Alex, wäre schön, wenn du dich mal kurz vorstellen könntest, damit die Hörer auch wissen, wen sie heute hier im Podcast dabei haben. Ja, ich bin die Alex, ich bin 24 Jahre alt und wohne derzeit in Hessen. Und im Forum kennt ihr mich unter dem Namen Alia. Und ja, ich verfolge Con schon seit es im Fernsehen lief, damals noch bei RTL 2. Und es hat mich irgendwie nie losgelassen, also habe ich dann irgendwann das Forum gefunden. Ah, wunderbar. Auch ein Fan der allerersten Stunde. Dann würde ich sagen, beginnen wir direkt einmal mit dem eigentlichen Podcast, wollen kurz Revue passieren lassen, was in letzter Zeit im japanischen Manga passiert ist. Wird natürlich auch irgendwann im japanischen Anime und hoffentlich auch im deutschen Manga, vielleicht sogar im deutschen Anime ausgestrahlt werden. Wir hatten ja damals schon einen Podcast gemacht über die Familie Akai, da könnt ihr gerne mal reinhören. Das ist der Podcast Nummer 72, da haben wir schon einmal näher beleuchtet, was es denn mit Akai auf sich hat. Vor allem auch mit Masumi Sera und auch das Mädchen, das mysteriöse Mädchen, kurz angerissen. Heute geht es um alle Ereignisse, die danach passiert sind, bis hin zum aktuellen Stand. Und da beginnen wir direkt einmal mit den weiteren Auftritten des mysteriösen Mädchens, beziehungsweise Zero, und da wird Clemens zunächst einmal beginnen. Genau, numerisch ausgedrückt ist es das Kapitel 888, die angespannte Tea Party, über der übersetzte Titel, und da treffen ja Familie Mori, ja, kann man sogar sagen, auch zusammen mit Eri Kisaki, die ja dort behandelt wird, auf Bourbon oder Toru Amuro, und sehr überraschend wird da auch Conan nach Rikumichi Kusuda gefragt, denn nach diesen sucht ja Bourbon in dem Krankenhaus, in dem Haido Zentralklinikum, in dem ja, wir erinnern uns früher, die Konfrontation dann mit diesem Mitglied, mit diesem Spion in dem Krankenhaus war. Ja, dieses ist aber umgekommen, er hat Selbstmord begangen. Ja, und dann konfrontiert jetzt Bourbon die Anwesenden, aber ganz gezielt natürlich auch Conan, ob sie etwas über ihn wissen, aber alle verneinen das, ihn nicht zu kennen, und das macht ihn natürlich dann auch stutzig und er hakt weiter nach, weil er doch eine starke Vermutung hat. Und in der weiteren Entwicklung, in, auch mit der Zusammenarbeit mit Wermut, kommt er auch der Wahrheit näher. Aber zunächst einmal erfahren wir auch darüber, dass Amuro oder Bourbon den Spitznamen Zero hat, und da erinnert er sich vor allem auch an Elena Miyano, als er noch ein kleiner Bub war. Und da haben wir dann auch eine Verbindung, eine etwas fürsorgliche, kann man sagen. Das ist sehr, sehr subjektiv, aber wir haben ja nur dieses eine Bild. Und jedenfalls zurück, da haben wir wieder also einen Ausschnitt aus der Vergangenheit. Und zurück zum Geheimnis, das ja Conan verbirgt. Da konfrontiert Bourbon dann zusammen mit Wermut, die da näher ermitteln und mit ihren Verkleidungskünsten geschickt auch den Andrew Camel in den Wahnsinn treiben und da herausfinden, eine brisante Information herausfinden, nämlich was auch Rikumichis Zustand anbelangt, also dass er Suizid begangen hat. Und das bekräftigt natürlich Amuros Vermutung, dass Shuichi Akais Tod im Zusammenhang mit dem Tod von Rikumichi Kusuda steht, also dass, um es klarer auszudrücken, seine Leiche für so präpariert wurde, dass sie Akai anstelle Akai in dem Chevrolet ersetzen soll. Und genau, und das und diese Tatsache ja, gibt Conan sehr zu denken, dass jetzt Bourbon doch etwas mehr weiß. Und das Ganze wird sich dann zu dieser großen Konfrontation einmal im Hause der Familie Coudeau und einmal am Raya Bergpass. Darin wird das Ganze münden. Zuvor erfahren wir allerdings noch etwas aus der Vergangenheit wieder von Bourbon, was sich andeutet, nämlich dass also wie er mit den FBI-Agenten sehr aggressiv umgeht und Japan oder verteidigt und sie da ungerne sieht anscheinend. Und was es genau damit auf sich hat, das erfährt man dann auch in der Konfrontation bzw. im Ausgang, denn da gibt es ja auch sehr viele mysteriöse Einheiten, die man zunächst nicht ganz zuordnen kann, über die auch viel spekuliert wurde, ganz viele Agenten. Und ja, und was genau Bourbon davor hatte, das erfahren wir dann gleich. Genau, ja. Dann kam ja der große Organisationsfall, der dann in Band 85 zu finden sein wird. Wir hatten ja damals schon einen Podcast gemacht über Shuiji Akais Tod. Ob er denn noch leben könnte, das war der Cast Nummer 38, also schon eine ganze Weile her. Im Jahr 2011 hatten wir den aufgenommen. Jetzt stellt sich dann heraus, dass Akai tatsächlich noch lebt. Und zwar begibt sich Bourbon mit seinen neu gewonnenen Informationen zum Haus der Familie Kudo, sprich eigentlich zu Subaru Okiya, der dort ja wohnt, bekanntermaßen, seit einiger Zeit schon, und bittet um Einlass. Und dann kommt es dort zu einer kleinen Diskussion zwischen den beiden. Bourbon legt ihm seine Informationen nieder und behauptet, dass es sich bei Subaru Okiya um Shuiji Akai handelt und bittet ihn, die Maske abzunehmen, was dieser aber nicht tut, weil er keine Maske auf hat, wie er sagt. Ja, zugleich kommt es dann am Raya Bergpass noch zu der Situation, dass dort Andrew Kamel, wie du ja so schön gesagt hast, Clemens, kann ich leider nicht so schön aussprechen, und Jody Starling sind dort unterwegs im Dienstwagen und werden dann von einigen Autos verfolgt. Plötzlich taucht dann auch Shuiji Akai hinten in dem Auto von Kamel und Jody auf. Und dann gelingt es ihm mit den Fahrkünsten von Kamel, die Organisationsautos hinter ihnen zum Stehen zu bringen. Dann kommt es zu einer Telefonkonferenz zwischen Shuiji Akai und Bourbon. Sehr interessante Szene, bei der dann auch herauskommt, dass es sich bei Bourbon tatsächlich um einen Guten handelt, dass er also auf der Seite vom FBI und Co. steht. Ist natürlich noch die Frage, inwiefern das jetzt die gleiche Seite ist oder doch eine andere Seite. Dennoch wird auch hier klar, dass es sich bei Shuiji Akai wirklich um Subaru Okiya handelte. Der Subaru Okiya in diesem Fall war nämlich Yusaku Kodo, der sich als Subaru Okiya verkleidet hatte und von Conan Anweisungen im Hintergrund bekam, die er ausführen sollte, aber teilweise missachtet hat. Nur in den vorigen Fällen war es eben so, dass Subaru Okiya eigentlich Shuiji Akai war, also im Kaufhaus, wo auch immer er noch da vor Ort war, das war jeweils immer Shuiji Akai. Und auch in Zukunft wird Shuiji Akai wieder als Subaru Okiya auftreten, denn da Bourbon wirklich zu den Guten gehört, hat er noch nichts davon erzählt. Und demnach kann Shuiji Akai sich weiterhin auch als Subaru Okiya ausgeben. Und das Wunderbar. ohne Hilfe von Yukiko Kudo, die ja ihn sehr dafür gelobt hat, dass er nun diese Verkleidungskunst bzw. diese Rolle Subaru Okiya beherrscht mittlerweile. Ja. Denn hin und wieder musste sie ja vorbeischauen, Genau. was man in der Küche sehen konnte, an den Spuren, Lippenstift oder was war Genau, Lippenstift. Wollte ich gerade darauf anspielen. Ein das? Lippenstift war da ja am Glas und ein langes blondes Haar wurde ja gefunden. Damals, wer sich noch daran erinnern mag. Sind ja immer viele kleine Details, die Aoyama irgendwo in den Kapiteln versteckt und dann irgendwann werden sie doch ein großes Ganzes oder auch nicht. Je nachdem. Kann seine Genau. Zeit dauern, bekanntermaßen. Ja, direkt nach der Auflösung dieses großen Falls erhält dann Subaru Okiya bzw. Shuiji Akai noch eine Nachricht von Kir. Diesmal geht es nicht um ein neues Organisationsmitglied namens Bourbon, sondern um ein Organisationsmitglied namens Rum oder Rum. wie es ja in Deutschland ja auch genannt wird. Das soll jetzt auf den Plan getreten sein. Genaues ist da noch nicht bekannt. Kehr hat, wie schon immer, keine weiteren Informationen durchsickern lassen. Demnach steht jetzt der Name im Raum. Akai erinnert sich aber noch daran, dass es das zweithöchste Organisationsmitglied sein soll, hinter dem Boss. Die sogenannte rechte Hand, ne? Genau, ja. Ja, und inzwischen wird ja auch dann nochmal erklärt, welche Rolle James Black beim ganzen Spektakel des Katz-und-Maus-Spiels, welche Rolle der gespielt hat. Und eigentlich durch einen Zufall überhaupt involviert war in dem ganzen Plan, nämlich dass er die klebrigen Finger von Shuichi Akai bemerkt hatte, als er nach dem Klapphandy griff. So war das doch. Und genau, und da sollte er jetzt auch wieder informiert werden. Also Akai hat dann Jody und Camel gebeten, da ihn zu informieren, obwohl er seit dem Fall rund um den Detektivwettstreit, also als er auch auf Masubisera angesprochen wurde und sie als Mädchen identifizieren konnte, nicht mehr aufgetreten ist. Und da bin ich doch gespannt, was er uns sonst noch, also wie er sonst noch da verstrickt ist. Ja, James Black scheint noch weitere Geheimnisse zu haben, die hoffentlich irgendwann auch gelüftet werden. Das mit Masumisera hatten wir im letzten Podcast ja schon angesprochen, zu der Familie Akai. Das steht ja weiterhin im Raum, woher er denn weiß, dass es sich bei Sera wirklich um ein Mädchen handelt und die anderen nicht. Kann natürlich auch Zufall gewesen sein, aber sowas glaube ich bei Aoyama eher weniger. Ja, dann ging es noch weiter mit einem Fall zu Shukichi Haneda, wo am Ende dann auch eine Verbindung zwischen Haneda, Subaru Okiya und dem mysteriösen Mädchen, das endlich mal wieder auftritt, gezogen wurde. Dass nämlich das mysteriöse Mädchen eine Sendung im Fernsehen über Shukichi Haneda und sein Shogi-Spiel geschaut hat. Und Subaru Okiya hat sich daheim vor seinen 500 Monitoren darüber informiert, was denn oder wer Haneda ist. Im Internet hat er dort irgendwas verfolgt. Hat er auch wieder nebenbei Bourbon getrunken? Das weiß ich gar nicht. Vielleicht ja sogar rum. Kann ja sein. Das kann auch sein. Er weiß, er ist immer bestens ausgestattet, je nach aktueller Handlung. Wobei das bei Bourbon ja eher der Fall war, weil das ja sein Lieblingsgetränk war, beziehungsweise Akai's Lieblingsgetränk. Gut, dann hatten wir noch einen weiteren Fall mit dem Swimmingpool, wo es auch noch einige kleine Informationen zur Haupthandlung gab. Dort kam ja dann auch am Ende noch ein Gespräch auf, dass Ran das mysteriöse Mädchen kennen soll, nachdem Ran ja schon die Information hatte, dass oder die Erinnerung bei Masumisera hatte, jetzt auch beim Mädchen. Und dann ganz aktuell der Fall um Rum oder drei Personen, die wie Rum aussehen könnten, wo sich Conan und Ai über Rum austauschen, dass eben nicht bekannt ist, wer Rum ist, dass Ai auch keine weiteren Informationen dazu hat, dass er sowohl eine Frau als auch ein Mann sein könnte. Jung oder alt. Jung oder alt, jegliche Gestalt haben könnte, also dick, dünn, alles ist möglich. Sie weiß ja wirklich überhaupt gar nichts, wollte sie damit sagen. Ja, der Fall ist dann auch eher nebensächlich. Am Ende kommt dann noch heraus, dass Rum ein Glasauge haben soll, also sich irgendwann vor einiger Zeit das Auge verletzt haben soll. Ob es das linke oder das rechte ist, ist nicht bekannt, aber auf jeden Fall scheint er dort eine Verletzung mit durch die Welt zu tragen. Soweit der aktuelle Stand so rum. Viel ist da nicht bekannt. Dennoch möchten wir natürlich heute gerne spekulieren, was es denn mit Rum auf sich hat. Generell bei den aktuellen Spoilern, was es denn mit den ganzen verschiedenen Charakteren auf sich hat. Ein weiterer Name ist ja noch zu nennen, nämlich Scotch. Der fällt ja auch irgendwann. Wann genau, weiß ich gar nicht mehr. War das bei dem im Gespräch mit Bourbon und Wermut im Auto, wo, glaube ich, dann auf Jins Säuberungsaktion angesprochen wird. War das dann noch mit bei dem bei der Aufklärung zwischen Akai und Bourbon, oder? Das war das Gespräch danach. Ja, dort fällt auf jeden Fall der Name von Scotch. Ein weiterer Spitze in der Organisation. Jin möchte nämlich jetzt erstmal die ganzen Ratten, wie er es ja so schön gesagt hatte, töten, beseitigen. Und nennt da... Ich glaube, da kann man ihm nur Rattengift tragen. Ne? Ja, ob das bei Menschen auch so gut funktioniert, das könnte ein Fall für Conan oder Kokoro werden. Ja, das ist die Frage. Was ist Jins Rattengift in diesem Zusammenhang? Vielleicht seine Pistole. Welche war das denn noch? Durchaus. Ja, Barretta, ne? Barretta. Ja. Wermut scheint ja auch nicht davor zurückzuschrecken, einen Kollegen damit zu bedrohen. Ja. Sobald ihr Geheimnis auf dem Spiel steht, das ja auch Fragen aufwirft, was es denn jetzt genau damit auf sich hat. Ja. Auf jeden Fall informiert Wermut Bourbon darüber, so rum war das doch nicht, dass Gin jetzt in der Organisation aufräumen möchte und es ja schon einige Spitzel gab. Nee, es war genau andersrum. Ah, was habe ich jetzt? Wermut, nee, Wermut, Bourbon? Genau, Wermut erklärt es Bourbon. Ah, okay. Dass Gin die Spitzel beseitigen will. Jetzt kommen wir dazu. Scotch nennt er dabei. Ethan Hondo nennt er auch. Und wen hat er noch genannt? Rai, ne? Rai, ja genau. Also Shuichi Akai war ja auch ein Spitzel in der Organisation damals. Das erfahren wir ja bei 58, 59. Dass dort ja schon viel zu viele Spitzel in der Organisation waren. Und er jetzt alle aktuellen noch beseitigen möchte. Dass er da mal näher Ausschau halten möchte. Kann natürlich jetzt brenzlig werden für Keir und auch Bourbon. Was glaubt ihr denn? Stehen die jetzt unter Druck? Sie wissen ja nichts davon, beziehungsweise Keir weiß da nichts davon. Keir steht natürlich immer noch unter Beobachtung, könnte man annehmen. Bei Bourbon, der weiß natürlich schon jetzt Bescheid, dadurch, dass Wermut ihm das erzählt. So war es, ne? Ja, ich denke, Keir wird mehr in Verdacht geraten, sag ich mal, als Bourbon, weil Keir ja auch damals bei der Ermordung Akais sozusagen genauestens von Jin beobachtet wurde und er hat ja auch sozusagen gemerkt, dass Keir nicht unbedingt Akai direkt töten wollte, sondern sie hat ihn ja erst in die Brust geschossen und erst auf Jins Aufforderung den tödlichen Kopfschuss verpasst. Ja, ihr Glück ist natürlich, dass niemand weiß, dass es sich bei Shuichi Akai um Subaru Okiya handelt, denn wenn Bourbon damit ans Tageslicht geht, dann ist es bei ihr natürlich schnell zappenduster. Und ob sie dann noch dabei bleiben kann oder auch getötet wird, ist dann die große Frage. Irgendwann muss es ja so oder so rauskommen, dass Subaru Okiya Shuichi Akai ist. Oder er bleibt bis zum Ende von Detective Conan mit der Maske. Was ich aber nicht wirklich glaube. Wobei Keir ja auch noch Kontakt zur CIA irgendwie pflegen muss. Klar, ja. Und zum FBI. Da muss sie dann ja jetzt noch mehr aufpassen. Ja, die CIA hält bestimmt nicht nur drei aus dem Zusammenhang gerissene Buchstaben, sondern einen kompletten ausführlichen Bericht von 10 Seiten. Wahrscheinlich also, haben die Boss schon gefasst, weil die so gute Informationen hatten von Keir. Mit Sicherheit, ja. Das ist nur ein Teil der Handlung, der den Lesern zugespielt wird. Ich bin ja auch noch mal ein bisschen verwirrt, was es denn mit dem Geheimdienst von Bourbon auf sich hat. Das ist ja die japanische Polizei oder wie genau ist das jetzt? Also die Polizei ist es ja nicht, das ist wahrscheinlich irgendein Geheimdienst. Ja, die Übersetzer übersetzen es meist mit Geheimpolizei, was genau man sich darunter vorstellen soll. Ah, Geheimpolizei. Ist halt so die Frage, also ich höre meistens die Übersetzung Geheimpolizei und ich glaube, das könnte das relativ gut umschreiben, zumindest um den Unterschied zur normalen Polizei klarzustellen. Wahrscheinlich auch fiktiv, oder nicht? Ich meine, gibt es sowas in Japan? Also FBI und CIA sind ja auch real. So viel ist mir bekannt. Von der Geheimpolizei habe ich bisher nichts gehört. Deswegen ist sie auch geheim. Ja, ich hatte mal recherchiert, aber ich kann mir die ganzen Abkürzungen nicht alle merken. Es stand ja häufig auch das MI6 im Raum, das aber bisher noch nicht aufgetreten ist. Und jetzt hat sich hier Aoyama anscheinend für einen neuen Geheimdienst entschieden. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Geheimdienst. Der Geheimdienst, so wie die Organisation. Ja, der ist wahrscheinlich so geheim, dass nicht mal die Polizei weiß, dass sie diesen Geheimdienst überhaupt haben. Niemand weiß von dem Geheimdienst, nicht mal der Geheimdienst selber. Aber immerhin war ja Böhm auf der Polizeischule früher, ne? Das stimmt, das heißt, ja. Irgendwann in seinem Laufe seiner Laufbahn ist er ja dann in den Geheimdienst eingetreten. Das heißt, die haben gemerkt, oh, dieser Kerl ist der Beste in seinem Jahrgang, was ja nicht bewiesen ist, dass es sich tatsächlich um Bourbon handelt, soweit ich weiß, aber die Vermutung ist da. Um dann nochmal Scotch in den Raum zu bringen, Wataru Date war ja der Zweitbeste. Genau, ja. Genau, und das heißt, vielleicht wurden ja die zwei Besten in den Geheimdienst aufgenommen und dann gleichzeitig in die Organisation im Top-Secret-Auftrag eingeschleust, alias Bourbon und Scotch. Das ist die große Frage. Kursiert ja immer das Gerücht, dass es sich bei Scotch wirklich um Wataru Date handeln könnte. Das finde ich auch irgendwie Finde ich persönlich auch die offensichtlichste Variante, oder? Ist für Oder mich gibt es da andere schon ein Meinungen? bisschen zu plausibel, finde ich. Das Problem ist, dieser Erzählstrang ist halt noch offen. Also wir haben auf jeden Fall die Geschichte um Datte und wir wissen, dass da noch was kommen muss. Also es wäre strategisch sehr dumm von Gosho, wenn er da jetzt nicht noch was hinterher schmeißt. Das wäre ja eigentlich nur ein normaler Drei-Kapitel-Fall und dann wäre es abgehakt. Das würde nicht passen. Und ich finde auch Bourbons Reaktion darauf, als Wermut ihm von dieser Säuberung erzählt und als der Name Scotch fällt, als er den Namen Scotch sagt, da merkt man schon, dass ihm das ziemlich nahe geht. Also das sieht zumindest in dem Panel so aus. Also Ah, okay. ich finde die Schlussfolgerung, dass es Datte ist, gar nicht so weit hergeholt. Vor allem, wenn man auch seine Reaktion am Grab, also im Friedhof vergleicht, wo er dann ja auch ja, bedrückt, sage ich mal, auf sein Mobiltelefon schaut und die Nachricht löscht, Genau, ne? der löscht ja irgendeine Nachricht von Datte und einen Zahnstocher hat er auch dabei, war das nicht so? Ja, genau. Weil das ja Dattes Markenzeichen war, soweit ich informiert bin, ist auch schon eine Weile her, dass dieser Fall mal. Ja, er verabschiedet sich da ja mit den, oder verabschiedet, indem er die Nachricht löscht, mit, glaube ich, mit den Worten, mach's gut, alter Freund, oder so. Genauso wie bei Miwa Kusato damals mit Jinpei Matsuda. Auch die Nachricht löschen und weg ist alles. Hat er hier wahrscheinlich wieder aufgegriffen, unser guter Aoyama. Und das Foto, was Sera ja auch löscht auf diesem Ah Laptop, ja, oder? das ist ja auch noch die große Frage, was denn da mit Genau. dem Bild von Ei ist oder dem Video oder Wie was war auch das immer. Zitat? Ja, Bilder kann man löschen oder wie? Daten kann man einfach löschen. wahrscheinlich eine Anspielung auf die Vergangenheit auch. Also ich glaube, Aoyama muss wirklich eine Rückblende bringen, um da irgendwo Aufschluss uns zu bringen. Ansonsten kommen wir da wirklich nicht voran. Hatte Alex ja schon richtig erkannt. Also wir warten ja auch schon bei Masumi Sera seit einer Ewigkeit darauf, dass Das stimmt. herauskommt, woher sie denn Sera hier Ran und Conan und wen auch immer alles kennt. Jetzt das mysteriöse Mädchen kommt auch dazu jetzt mit der Rückblende. Dann bei Ja, ganz Scotch. viele Rückblenden sind fällig bei unterschiedlichen Charakteren. Ich frage mich, ob man die überhaupt unterbringen kann in einer Rückblende. Wird schwierig, weil vielleicht ist das kontinental nicht machbar. Zum Beispiel, wenn sie Sera in London oder in, ja, sonst wo in den Vereinigten Staaten getroffen haben. Um nochmal zurück auf Scotch und Datte zu kommen, was ich in dem Zusammenhang auch sehr spannend fand. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem Fall das war. Ich glaube auch in den 889ern oder so. Da gab es ja die Stelle, wo Bourbon dann am Ende mit Shuichi gesprochen hat und Shuichi erwähnt hatte, dass ihm das leid tat mit dieser Person. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Hinweis eventuell, dass es sich tatsächlich um Datte handelt bei Scotch, da wir ja die Information haben, dass Scotch ebenfalls verstorben ist. Und gerade mit dem Gesicht von Bourbon, dass er so traurig ist, das könnte alles wieder darauf hinweisen, dass es Scotch und Datte ein und dieselbe Person sind. Eben dadurch auch, dass wir noch wissen, dass Scotch ebenfalls bei der Geheimpolizei war. Das ist ja kein Fakt, der jetzt dagegen sprechen würde. Ja, vieles ergänzt sich, passt irgendwie so schon wie so ein Puzzle, ne? Das ist irgendwie ein bisschen zu einfach, habe ich das Gefühl. Das kommt dazu, ja. Aber es ist ja auch so, wenn man den Manga nur nebensächlich liest, das heißt immer mal reinschaut und sich keine weiterführenden Gedanken macht, kommt man wahrscheinlich nicht darauf, dass Scotch und Datte wirklich die gleiche Person sind. Nehme ich einfach mal an. Aber bei so vielen, zum Beispiel, wenn man jetzt Shuichi Akai nochmal nimmt und Subaru Okiya, nach so vielen Fällen, wurde ja immer klarer oder es sprach einfach sehr viel für diese Doppelidentität, auch wenn viele mich eingeschlossen ist, nicht wahrhaben wollten. Bis zum Mystery Train Fall, wo ja eventuell schon erwartet wurde, dass seine Identität jetzt endlich gelüftet wird, also so offenbart wird. Und dann setzt er nochmal einen drauf, damit es noch eindeutiger wird und man sieht ein Auge von Shuichi Akai, also nicht mehr diese, ja, Augen von Subaru Okiya. Da wurde es schon noch eindeutiger in die eine Richtung. Es hat sich ja auch nichts mehr so geändert. Also er war es ja dann tatsächlich. Da konnte er nicht mehr viel herumspielen. Stand ja dann schon lange fest. Und vielleicht ist es ja so ähnlich mit wie also dass so vieles dann eben für Scotch und Wataru Date spricht. Ich meine, man muss ja auch bedenken, hier sind ziemlich viele Leute, die den Manga gleichzeitig lesen, die ihre Erkenntnisse direkt ins Forum schreiben, ins Internet schreiben. Einer allein kann ja die ganzen Beobachtungen gar nicht machen. Und Stimmt, klar. genauso war es ja auch dann bei Subaru Okiya, dass dann ein paar Leute ihre Beobachtungen hingeschrieben haben. Eine hat es dann in einer Theorie zusammengefasst und am Ende war es wahr. Und hier könnte es genau das Gleiche sein. Vielleicht hätte einer von uns jetzt nicht alle Hinweise gesehen, aber dadurch, dass so viele Leute gleichzeitig daran sitzen, kann man halt schon relativ gut vorhersagen, was Gosho vielleicht tatsächlich macht. Ja, vor allen Dingen auch die Verbindungen sozusagen, also wie wir schon festgestellt haben, die Verbindung von Date zu Amuro, das ist ja schon wirklich viele Bände her und erst jetzt quasi durch Scotch auftreten, kann man ja sozusagen sich diese Verbindung halt, dass er da am Grab steht, erklären. Ja, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Aoyama extra zwei Namen gleich in den Raum geworfen hat, nämlich Rum oder Rum und Scotch, damit wir einen Charakter haben, der wirklich neu sein kann und einen, wo wir spekulieren können, ob es nicht ein schon bekannter Charakter ist. Ich meine, warum? Durch die Information mit dem Glasauge bleiben ja sich viele Informationen übrig. Ich meine, wer kommt denn schon in Frage dafür? Kansuke vielleicht noch? Oder Matsumoto mit dem Auge? Der war das doch, oder? Wie bist du denn auf... Ach so, Entschuldigung, ich dachte, du meintest Eske, du meintest Kansuke. Ja, Kansuke, ja. Ich dachte schon, das wäre ja völlig abwegig. Also Eske wäre wirklich ein bisschen abwegig. Ja. Wobei man ja auch überlegen muss, wenn es ein Glasauge ist, das muss man ja eigentlich auch sehen. Genau, darauf wollte ich auch hinaus, ja. Weil Kansuke und Matsumoto, die haben ja so eine Narbe direkt über dem Auge, also da kann man ja gar kein Glasauge mehr einsetzen. Also könnte es doch jeder sein, oder? Oder es ist damit gemeint, dass... Na, weiß ich nicht, ob er Wunden an beiden Augen hätte und ein Auge unsehtauglich wurde und das andere mit einem Glasauge gerettet werden konnte. Also es wird ja nur von einem Glasauge gesprochen, nicht von Glasaugen. Daher, ich finde auch, würde es interessant finden, wie er das nachher umsetzt, der Zeichner. Also das müsste den Unterschied, sollte man ja schon merken, zwischen einem gesunden und einem Glasauge, wie es ja auch in der Realität der Fall ist. Beispiel Frank Elsner oder und so weiter. Ja, also man sieht da schon einen gewissen Unterschied. Und daran dürfte man ja dann auch Rum sofort identifizieren können, was dann eher dafür spricht, dass es ein völlig neuer Charakter ist, der womöglich noch nicht aufgetreten ist. Wäre so mein, fände ich so realistisch. Also das ist noch nicht, dass es kein Charakter ist, den wir schon irgendwo gesehen haben. Außer es ist wirklich ein unbekannter, wie es im Wiki heißt, normaler Charakter, der einfach in einem Fall aufgetreten ist. Aber naja. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Aoyama jetzt hier etwas plant. Zum Beispiel, dass er Rum mit dem Glasauge, das man dann wirklich auch sieht, beispielsweise auf Jody und Camel treffen lässt und wir als Leser dann schon wissen, aha, das ist Rum und dann passiert etwas, womit Jody und Camel nicht rechnen, sie sozusagen in Bedrängnis geraten und nur Conan beziehungsweise wir oder Ai und wir als Leser wissen dann eben, dass es sich dabei um Rum handelt und dass dadurch diese Bedrängnissituation entsteht, die ich mir ehrlich gesagt in der Zukunft auch wirklich wünsche. Denn dadurch, dass Bourbon jetzt auch zu den Guten gehört, sind die Gegenspieler ja schon relativ ausgedünnt. Ich sehe es auch schon vor mir. Am Ende erhalten wir einen Fall in einer Klinik für plastische Chirurgie, wo es dann drei Verdächtige gibt, die irgendwie alle Glasaugen haben oder irgendwie andere sonstige Veränderungen am Körper. Und dann ist einer von diesen dann rum. Oder jetzt läuft ihnen plötzlich zufällig auf der Straße mal einer mit einem Glasauge über den Weg und sie denken, Alter, oh, das ist Rum, dabei ist das nur ein normaler Mann mit einem Glasauge. Genau. Könnte jetzt im nächsten Fall passieren, dass plötzlich Leute mit Glasaugen auftauchen und dann ist es doch keiner. Jedenfalls, du hattest ja angesprochen, bevor ich da angesetzt hatte, dass Rum irgendwas mit Spion oder was meintest du? Ich hatte erwähnt, dass ich ein wenig davon enttäuscht bin, dass Bourbon auch zu den Guten gehört. Genau, ja. Und dass dadurch die Guten ein wenig ausgedünnt sind, weswegen ich mir wirklich wünsche, dass wir einen starken Gegenspieler bekommen. Ja, ich glaube, ich sehe auch Rum irgendwie so als eine Art Entschuldigung Aoyamas, dass hier also ein Ersatz dafür, für diejenigen, die von Bourbon mehr erwartet haben in Richtung böser Seite, dass dann hier oben quasi der Ersatz dafür ist und dann ein wichtiger Gegenspieler ist, aber diesmal dann völlig loyal. Ja, ich hatte wirklich so, wirklich mehr von Bourbon erwartet, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also ich bin jetzt nicht enttäuscht mit dem, was Aoyama gemacht hatte. Aber in den ersten paar Stunden, nachdem ich das erfahren hatte, war ich schon ein wenig baff und muss erstmal darüber nachdenken, dass er jetzt wirklich zu den Guten gehört. Denn am Anfang war es so ein normaler Typ eben, Bourbon. Und dann wurde er immer stärker und stärker, hatte ich das Gefühl, wirklich als ein guter Gegenspieler, dem man auch nicht so leicht was entgegensetzen kann. Und dann kommt plötzlich doch raus, dass er zu den Guten gehört. Jetzt haben wir schon so viele Asse im Ärmel. Ich meine, wir haben ja Akai, dann haben wir auch Yusaku jetzt mit teilweise drin. Jetzt auch noch Bourbon, der ja mit Akai mindestens gleich auf ist. Ich hoffe wirklich, dass Rom dann jetzt vielleicht noch eine Schippe drauflegt und da drüber ist. Und Conan haben wir natürlich auch noch bei den Guten, nicht zu vergessen. Ja, die Frage ist, ist es jetzt wirklich bei den Guten? Also wir wissen, dass er zwar in einem Geheimdienst ist und offensichtlich gegen die Organisation arbeitet, aber in welchem Ausmaß das stattfindet, wissen wir auch noch nicht. Also ich fände es noch leicht zu früh zu sagen, dass er wirklich zu den Guten gehört, auch wenn es alles danach zurzeit aussieht. Nur er hat jetzt auch noch nicht aufgehört, Shuichi Akai zu suchen. Er hat zwar die Konfrontation mit ihm gehabt am Telefon, und er wurde von der Spur Subaru Okiya runtergebracht. Aber ob er jetzt deswegen die ganze Suche aufgibt, das wissen wir noch gar nicht. Deswegen würde ich da relativ vorsichtig sein, zu sagen, dass er tatsächlich zu den Guten gehört und im Endeffekt auch dafür sorgen könnte, dass die Organisation untergeht. Wovon gehst du denn aus? Dass er wirklich zu den Guten gehört oder doch wieder zu den Bösen? Oder dass er ein Gegenspieler in den Guten wird, so wie es Wermut bei der Organisation ist, dass er praktisch Akai und Camel ein Bein stellen will. Ist ja auch eine Möglichkeit. Ja, das ist relativ schwer zu sagen. Wir wissen ja wirklich nicht, was seine Ziele sind. Wir wissen eigentlich nur das Ziel, dass er Shuichi Akai sucht. Und bisher scheint ja alles darauf hinzudeuten, dass er ihn sucht, weil er irgendwas mit Wataru Date zu tun haben könnte. Mit seinem Tod, auch wenn der Tod eigentlich ein Autounfall ist, aber mich lässt es nicht in Ruhe, dass vielleicht Shuichi irgendwas mit dem Tod zu tun haben könnte, sei es irgendeine Mission der Organisation oder sonst was. Deswegen ist es sehr schwer, da was vorauszusagen, da wir eigentlich nur dieses eine Ziel kennen, was weder was mit der Organisation zu tun hat, noch was mit dem Geheimdienst. Das ist ja wirklich sein persönliches Ziel. Daher... Ich kann da gar keine Prognose geben. Nochmal etwas für unseren Humor. Und zwar gibt es doch diese eine Szene in den Anime-Original-Episoden, wo doch in der Vergangenheit Shuichi Akai mit langen Haaren beinahe oder schon seine Freundin anfährt. Vielleicht hat er nebenbei dann noch Date umgebracht, also aus Versehen. Mit dem Auto, ja. Ja, genau. Wie seht ihr eigentlich die Sache mit den drei unterschiedlichen... Personen, die die herum sein könnten, also die sind ja von den Organisationsmitgliedern so beschrieben worden. Zum Beispiel dieser feminine Mann war das so, glaube ich, in der Übersetzung, der Hühne, also der als Korpulente und der alte Greis, der ist ja etwas kleiner. Die wurden ja so beschrieben, also das von anscheinend von Organisationsmitgliedern und andere wiederum sagen, dass es eventuell Doppelgänger waren. Ich finde es schwer, darüber zu spekulieren, denn ich habe das Gefühl, Aoyama macht damit noch was, wie ich schon häufig die Ahnung hatte. Mit dem Glasauge, wie gesagt, und dass dann irgendwie verschiedene Charaktere auftauchen, irgendwas muss ihn dazu verleitet haben, das einzubauen. Er will das noch irgendwie benutzen, denn sonst würde er das nicht einfach so in den Raum stellen. Sonst hätte er gesagt, dass das Aussehen klar ist und dann würde irgendwann später jemand auftauchen, der so aussieht. Meine Meinung. Ich hoffe doch sehr, dass es keine Verkleidungskunst à la Wermut wieder ist. Die hatten wir nämlich zuhauf in letzter Zeit. Also bitte nicht Rum und Wermut jetzt auch noch irgendeine Geschichte. Das brauchen wir, denke ich, nicht. Sondern außerdem fände ich das dann wieder problematisch, wenn es tatsächlich drei Personen sind, die Rum bilden, diese Einheit, die Nummer zwei in der Organisation. Ein bisschen seltsam, drei Leute, eine Nummer zwei. Und dann noch höher gestellt, vermutlich als Gin und Wermut beispielsweise, die ja bislang als sehr hohe Mitglieder galten. Vor allem Wermuts Kontakt zu Anokata ist ja auch hoch angesehen und wichtig. Und dann soll es dann noch drei Leute mit einer Nummer 2 geben, das finde ich dann auch schwierig. Also würde ich dann eher nicht so sehen, sondern dass dann etwas anderes dahinter steckt. Ah, du sprichst jetzt darauf an, dass Rom anhand der Buchstaben, also R, U Ja, und M, genau. drei Die verschiedene Theorie Personen gab sein es ja. könnte. Okay, Genau ja. diese Theorie gab es ja, ne? Aber einige sahen die dann schon automatisch widerlegt durch das eine Glasauge. Wie können drei Personen ein Glasauge haben? Ja, und die gleiche Spekulation gab es auch schon zu Bourbon-Zeiten, wo nichts dergleichen herausgekommen ist. Ist natürlich kein Beweis dafür, dass es diesmal nicht so sein kann. Aber meinetwegen, Gin besteht auch aus drei Buchstaben. Also ich sehe das auch sehr unwahrscheinlich. Und wie gesagt, mit dem einen Glasauge, wie können drei Personen ein Glasauge haben? Und Vielleicht lag das einfach nur an dem, was Kier da getippt hat. Sie wollte halt nur ganz schnell mal in Großbuchstaben tippen, vielleicht, ne? ja, Man klar, muss ja nicht den Modus wechseln, ne? ja, stimmt. Bei älteren Handys ist es ja so, dass man erstmal eine komische Tastenkombination drücken muss, um dann irgendwie zwischen Groß- und Kleinschreiben zu wechseln. Das ist ja nicht so wie bei einem modernen Smartphone, dass man da einfach mal eine Taste drücken kann, um zwischen Groß und Klein zu wechseln. Und die Großbuchstaben sollen einfach eine Warnung sein, also ein Hinweis darauf, dass diese Person bedrohlich ist. Wäre eine Möglichkeit. Aber ich finde es eigentlich gar nicht so unwahrscheinlich, dass es drei Personen sind. Wenn man sich den Fall 898 nochmal anguckt, kommt direkt als erstes von Camel die Frage, ja, drei Buchstaben, ist es eine Abkürzung für irgendwas? Und ich finde diesen Satz an sich eigentlich schon ziemlich interessant. Es könnte tatsächlich ein Foreshadowing dafür sein, dass im Endeffekt doch rum die Initialen für irgendwelche drei Leute sind. Und das mit dem Glasauge finde ich auch gar nicht so widersprüchlich. Ich meine, wir haben schon drei Beschreibungen für rum. Wieso sollte einer davon nicht ein Glasauge haben? Wieso sollte Ei nicht ausgerechnet diesen rum beschrieben bekommen haben? Sie hat ihn ja selbst noch nicht getroffen, oder? Ich finde es gar nicht so unwahrscheinlich und es wäre auch eine neue Konstellation. Ich meine, klar, es ist komisch, dass jetzt noch mal drei Leute vor Gin und Wermut kommen, aber Genau, das ist gut. der einzige Haken, der mich so stört. Sonst ist das alles plausibel, das stimmt. Ja, also das ist durchaus möglich. Ich fände es vielleicht ein bisschen plausibler, wenn beispielsweise der mittlere Buchstabe klein geschrieben worden wäre, dass man praktisch wie bei Panda irgendwie R Ach so. und M hat, wobei das und natürlich im Japanischen ganz anders heißt. Ich weiß nicht, was und auf Japanisch übersetzt heißt. Sowas wäre dann schon plausibler. Und mich stört's auch ehrlich gesagt ein bisschen, dass zum Beispiel Shuiji Akai und auch Ai erst jetzt damit rausrücken, dass es in der Organisation jemanden namens Rum gibt. Ich meine, das wissen sie ja nicht erst seit gestern, sondern schon eine ganze Weile. Und erst jetzt, wo Kir irgendwas von Rum schreibt, fällt Akai ein, ach ja, da gab's ja mal jemanden, der Rum hieß. Der muss doch irgendwie mal seine Informationen an das FBI übermittelt haben, oder nicht? Die müssen doch schon lange wissen, dass es da Charaktere gibt, die bestimmte Namen tragen. Ich finde das ein bisschen unverständlich, obwohl das natürlich von dem Handlungsspannungsverlauf für Aoyama alles natürlich logisch ist. Jetzt taucht jemand Neues auf, der Rum heißt. Vorher gab es den nicht. Wäre ja auch irgendwie Ja, die witzlos, Nummer wenn zwei war dann. ja auch nie, genau, die Nummer zwei Ja. war auch nie klar definiert. Wäre ja auch ein Witz, wenn am Anfang direkt schon bekannt ist, wie die ganzen Charaktere in der Organisation alle heißen und dann nur noch nach und nach alle auftreten. Also von Ja, daher in gut, dem Sinne vielleicht. das ist halt so ein typischer Aoyama-Fehler. Also er hätte sich das auch einfach machen können und Shuichi das Wissen über Rum nicht geben können, sondern das einfach in die SMS packen können. Also da hat er sich schon selbst so ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten, dadurch, dass er die zwei Charaktere so unglaubhaft macht. Oder es ist nur ein Hinweis darauf, dass Rum in Wahrheit eher eine Bürohengst ist oder wie heißt es, Couchpotato, also eher im Hintergrund tätig war beim Aktensortieren und eigentlich keine Rolle Ja, spielte aber bei wenn es der. jetzt die zweithöchste Person ist, die spielt schon eine Rolle. Ich würde den Vizechef einer Firma, wenn ich Informationen über die sammel, würde ich den auch nicht unterschlagen, weil der unwichtig ist. Wie Alex richtigerweise sagte, das müsste ein Oder Fehler er hätte sein. es doch machen können, dass Jody und André eben die Person schon kannten, ne? Also, Ja. dass sie schon mal gesagt haben, ach stimmt, du sagtest doch mal früher rum, habe ich doch mal gehört. Wer war das nochmal? So Ja. wäre es doch auch einfach James Black gewesen, wusste, ne? dass es ein Mädchen ist, ne? Ja. Aber was mir gerade noch eingefallen ist, gerade wo ihr noch Jins Hypothese angesprochen habt, was ich ja auch sehr lustig fand oder sehr interessant war von The Detective, da so ein kleiner Einwurf von wegen, es ging gar nicht darum, rum zu nennen, sondern dass Kiel sich eventuell vertippt hat und eigentlich run, also lauft, schreiben wollte. Also ich gehe zwar nicht davon aus, dass Gosho diesen Weg nimmt, aber das wäre schon eine interessante Wendung gewesen, wenn es da tatsächlich darum ginge, dass auf einmal Gefahr droht. Ja, interessant und möglich wäre es ja. Vielleicht ist Kir ja auch aufgeflogen. Das würde den Ganzen noch ein bisschen Dynamik verleihen, ne? Es wäre auf jeden Fall mal dringend notwendig. Also meiner Meinung nach lebt sie sowieso schon viel zu lang. Sie hätte schon vor Kapiteln sterben müssen. In den Augen vieler Benutzer habe ich auch schon mitbekommen, genau, ist sie eigentlich schon längst tot oder sollte so sein, ne? Hier, ja, ich bin auch dafür. Genau, also ihr wird oft die Sinnlosigkeit unterstellt. Von der anderen Seite aus gesehen, Aoyama wird nicht die ganze, ganz viele Folgen und Kapitel darauf verwendet haben, Kir in die Organisation wieder zurückzuschleusen, damit sie dann im Endeffekt sterben soll. Also von dieser Seite betrachtet, wird Kir wahrscheinlich noch bis zum Ende weiterleben und nicht auffliegen. Ja, das stimmt, das kommt dazu. Also ich finde es sehr schwierig, auch wieder hier diese Situation. Der hatte nicht so viele Möglichkeiten. Entweder nimmt er sie rein, dadurch kommt aber irgendwann die Situation, wo sie eigentlich sterben muss, oder er lässt sie direkt sterben. Also, und dann wäre aber der ganze Erzählstrang um die CIA sinnlos gewesen. Also der hat sich da so ein bisschen ein Grab gegraben, finde ich. Vielleicht könnte mit der Rückkehr von Eske noch irgendwas passieren, dass Kir wieder zurück zur CIA gelangt. Bitte nicht, ich will diesen Idioten nie wiedersehen. Er kommt aber zurück, da wird kein Weg drumherum. Oder die Handlung verlagert sich nach USA, was aber von Aoyama ja schon längst abgelehnt wurde. Was ich nochmal, ihr erlaubt, wenn ich nochmal zu Rum zurückkomme. Zur Person. Gerne, ja, darum soll es heute gehen. Das Glasauge ist ja anscheinend Unfall gewesen, könnte eventuell auch auf eine Labortätigkeit hinweisen. Oh, ja. Dass dabei irgendetwas passiert ist. Wir wissen ja, die Organisation hat ja eine Forschungseinrichtung versteckt in einer Arzneimittelfabrik. Daher die auch eine Möglichkeit, dass Rum vielleicht irgendwie in einer Arzneimittelfirma tätig ist, vielleicht auch der Geschäftsführer. Und da hat er sich einfach die Schutzbrille nicht angezogen, sowas. Tja. Aber wüsste Ei dann nicht davon, dass es ihn gibt, oder hätte ihn nicht zumindest mal gesehen? Ich finde das schon... Genau, jetzt kommt das, darauf wollte ich auch hinaus. Okay, bin ich gespannt. Und zwar hat sie ja gesagt, dass sie ihn nicht kennt. Sie hat aber ja eine sehr lange Zeit im Labor gearbeitet. Sehr lang, das ist jetzt auch schwammig, ich weiß es nicht. Aber sie hat im Labor gearbeitet. Und was bedeutet, dass er während dieser Zeit ja schon mal nicht eigentlich in diesem Sektor tätig gewesen ist. Oder sich bewusst eben aus der Forschung nach seinem Unfall erstmal der Forschung entzogen hat. Und ihr hat er eben quasi die Forschung überlassen an APTX 4869. Ich weiß ja nicht, ob sie noch etwas anderes da gearbeitet hat, abgesehen von diesem Zellgift. Genau, also das will schon mal dagegen sprechen. Kann natürlich sein, dass er früher eben da noch tätig war. Wenn das so sein könnte, müssen wir vielleicht auch noch bedenken, dass es ja die Rückblende gab von Bourbon, beziehungsweise die Rückblende zu Elena Miano, die ja dort das höchstwahrscheinlich war, die dann dem jungen Bourbon ein paar Hinweise gab, dass vielleicht dadurch auch weiter zur Forschungsarbeit gelenkt werden soll und dass Aoyama erst noch weitere Hinweise verstreut, ehe er dann Elena Miano, Bourbon, Rum und Ei irgendwie so zusammenführt, dass das alles einen Sinn ergibt, ist auch eine Möglichkeit. Aber ich denke, Rum können wir als Atsushi Miyano ja eigentlich ausschließen, weil sie ja ihren Vater kennen dürfte. Aber egal, das ist jetzt wieder eine andere Sache. Und ansonsten würde ich ihn eben als jemand aus der Laborabteilung wünschen. Das war so das ist ein gewisses Wunschdenken, das zur Theorie mündete. Eine Alternative dazu wäre, finde ich, oder in Kombination, dass er ein Geschäftsmensch ist. Also vielleicht ein hohes Tier aus der Wirtschaft oder vielleicht Politik, um nochmal auf, wie hieß der Mann, Shigehiko nicht Numabuchi, sondern einen anderen Politiker, der vom Kotleuchter erschlagen wurde. Ja. Genau. Um nochmal darauf hinzuweisen, das muss ja auch alles irgendwie einen Sinn ergeben, oder warum er einen politischen Gegner wie Yasutero Domon ausschalten wollte. Ja. Ich fände es auch schön, wenn wir näher in die Richtung Ziele der Organisation mal wieder kommen, da hatten wir auch schon einen Podcast mal zu gemacht. Genau. Ist er wirklich weit in die Ferne gerückt. Es geht ja momentan nur um Personalfragen. Wer denn hier wen tötet, nach wie vor. Und das geht schon seit 200, 300 Kapiteln. Wer kann wen nicht ausstehen? Eigentlich seit der Rückschleusung Kirs und Akais vermeintlichem Tod geht es nur darum, andere zu töten oder gegenseitig zu morden oder gefangen zu nehmen. Ja, genau. Also genau, vielleicht läutet ja rum eine neue Phase ein. Durch ihn können wir mehr über die Organisation möglicherweise erfahren. Und nachdem wir erstmal so klassische Situationen hatten mit Gin und Wodka, dann hatten wir dieses Katz-und-Maus-Spiel, die Verkleidungskunst, Wermut und Bourbon. Und jetzt mal endlich etwas aus dem inneren Bereich der Organisation in Rum namentlich zusammengefasst. Das würde ich mir sehr wünschen. Und ja, also Softwareentwicklung ist ja wahrscheinlich nicht tätig. Also die haben ja extra da jemanden angeheuert durch Tequila, ne? Den, wie hieß der? Itakura. Genau, also das könnte man wahrscheinlich da erstmal ausschließen. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass er vielleicht auch auch eine langjährige Freundschaft mit Pisco hatte. zum Beispiel. Also, da hast du aber viele Wünsche, oder nicht? quasi, dass da auch eine Verbindung besteht, sollte er aus dem Geschäftssektor oder politischem Leben kommen oder da in, also quasi eine verdeckte Rolle in der Realität sein. Dann würde das ja passen. Und worauf wollte ich noch hinaus? Da bin ich mir nicht sicher, ansonsten erwähne ich das gleich nochmal. Also das würde ich mir wirklich wünschen. Und außerdem, was das Alter angeht, da erwarte ich eigentlich auch schon, dass wir mal ein Organisationsmitglied haben, das so, sage ich mal, 50 plus. Ja, muss auf jeden Fall älter sein, schätze ich mal. Sollte älter sein, genau, weil so eine Nummer 2, also da würde mir der alte Greis doch eher gefallen als die anderen Varianten, aber genau, das würde dann eher passen. Also eine gewisse Erfahrung ist da, denke ich, nicht, ist da angebracht. Und ich hoffe auch, dass es bei der Auseinandersetzung nicht zu einem richtigen Schlagabtausch kommt, sondern auch wieder zu einem Detektivduell, denn das hat mir in der Vergangenheit immer sehr gut gefallen. Viel besser als das Mystery Train, wo wir dann groß was explodieren lassen und die ganze Welt ist in Gefahr, weil dieser eine Zug da voller Bomben rumfährt. Ja, also, obwohl ja, ja Gin und Wodka waren ja in dem Fall einfach nur Randfiguren, ne? Die, und das ist auch ein, das wurde ja auch bemängelt von auch Benutzern, Kommentatoren, dass mit Rum nun wieder Gin in den Hintergrund gerückt wird, ne? Also, oder so andere Charaktere oder Wodka, also die haben weniger Profil dadurch. Man weiß zudem noch viel zu wenig und dann verschwinden die weiterhin von der Bildfläche. Na, aber wenn Conan näher rankommt an die Organisation durch Rum, ist ja ein nächster Schritt sozusagen zum Ende der Serie. Das ist jetzt der zweithöchste Auftritt, irgendwann kommt dann der Boss. Und dann erfährt man natürlich auch mehr, wenn er tiefer in die Strukturen eindringt, wenn er herausfindet, wie das funktioniert. Ist bisher nicht der Fall gewesen, aber theoretisch könnte es dazu kommen. Ja, die Frage ist halt, was dann denn noch kommen soll. Also wir hatten anfangs Gin als den riesigen Antagonisten dieser ganzen Serie. Dann kam auf einmal Shuichi und hat so ein bisschen Connens Rolle als Gegner von Gin übernommen. Und dann wurde Gin wiederum ersetzt von Bourbon. Also dauernd werden wirklich Leute ersetzt und ich bin mir nicht sicher, ob wir dann wirklich nochmal tatsächlich zurückkommen zu Gin und erst recht zu Wodka. Also ich befürchte fast, dass sie so ein bisschen ein Schattendasein weiterhin haben werden. Sie kommen zwar noch vor, aber so richtig tief rein werden wir, glaube ich, nicht mehr gehen. Vielleicht ja bereitet er jetzt alles vor für den großen Zusammenstoß, dass dann ganz viele gegen ganz viele aufeinandertreffen. Das wäre schön, so ein riesiger finale Arc, den könnte er ruhig mal einleiten. Wobei ich das auch nicht schön fände, wenn er jetzt zum Beispiel nach Bourbon noch jetzt Rum einführt und danach meinetwegen noch jemanden und dann auf einmal alles aufeinander trifft, dann weiß man ja trotzdem nicht so viel über Gin, aber dann gibt's immerhin einen Zusammenstoß. Naja. Ich wünsche mir eigentlich keinen Zusammenstoß zwischen Rum und Conan gleich zu Beginn. Ich würde eigentlich viel lieber ein paar Szenen aus der Organisation mit Rum sehen, anstatt Rum irgendwie in einem Fall oder auf der offenen Straße zu sehen. Ja. Deine Wünsche heute. Ich glaube, weiß nicht, ob Aoyama die erfüllen kann. Ob er die jemals erfüllen kann. Ja, vielleicht gibt es ja auch dann während diesem finalen Kampf zwischen Organisation und FBI, Conan und den ganzen anderen Vielleicht gibt es ja dann da auch noch ein paar Rückblenden sozusagen, bevor Jin in den Kampf einschreitet oder so, dass er sich an irgendwas erinnert, wie es damals war. Sozusagen diese Rückblenden dann eingebaut sozusagen. Möglich, ja, möglich. Ich denke, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Genau, du wolltest mit deinem Fazit starten. Genau, ja. Noch ein kleines Fazit dazu, was ihr denn glaubt, wer Rum sein könnte. Ob ihr euch wünscht, dass Rum bald im Detective Conan Manga auftritt oder ob es ein kleines Versteckspiel wie bei Bourbon sein soll. Ja, also ich hoffe auf jeden Fall, dass Rum noch nicht vorgekommen ist. Ich würde mich sehr freuen über diese 3-Personen-Konstellation. Da ist einfach mal was ganz Neues wäre. Das haben wir noch nicht gehabt. Vielleicht tatsächlich sogar mit den Initialen für R, U und M. Und ansonsten, ich fand die Idee mit den Wissenschaftlern eigentlich gar nicht so schlecht. Das wäre eine Möglichkeit, vielleicht, dass eine dieser Personen ein Wissenschaftler war. Und ich hoffe schon, dass Gosho relativ zügig vielleicht Kandidaten bringt. Also das Pacing vom Manga ist ja gerade sehr gut. Wir hatten ja schon einige Phasen, wo es richtige Durchhänger gab, wo bändelang nichts passiert ist. Ja, aber richtige Durchhänger, die richtig doll waren. Oh Mann, ja, das waren Zeiten. Und deswegen, ich gehe schon davon aus, dass er relativ schnell weitermacht. Also wir haben hier quasi zack, zack, zack hintereinander die Erwähnung von Rum, von Scott, dann kommt wieder Shukichi, das Kind kommt wieder. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass nach einem Barbecue-Ausflug der Detective Boys vielleicht Neues kommt. Ja, also ich weiß auch noch nicht, ob Rum jetzt eine Person ist oder ob es halt auch wirklich die 3 Personen sein könnten. Vielleicht ist es ja auch so, dass es 3 Personen sind und diese 3 in der Organisation, aber als die Arbeit von denen sozusagen als eine Arbeit von Rum dargestellt wird, dass er sozusagen, ja sozusagen, dass nur Rum als Name bekannt ist, aber man nicht weiß, dass dahinter 3 Leute stecken. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, wenn es 3 sind, dann könnte es auch zu lange dauern, bis halt Rums Identität komplett geklärt ist. Also würde ich mir da eher wünschen, dass es eine Person ist und dass es nicht so lange dauert, bis der jetzt halt dann mal in Erscheinung tritt. Ja, ich wünsche mir auch, dass Rum recht bald auftritt, dass es dann auch eine direkte Gegenüberstellung gibt, dass also nicht so lange dauert wie bei Bourbon, aber wer weiß das schon. So wie ich Aoyama kenne, wird er bestimmt noch 50 bis 100 Kapitel brauchen, ehe Rum mal auf den Plan tritt. Bei der Identität ist es mir eigentlich ja relativ egal. Solange es kein bekannter Charakter ist, ich fände es schon schön, wenn da ein neuer auftritt. Zumal wir beim Boss ja schon wissen, dass es ein Charakter ist, der schon mal aufgetreten ist. Und da wünsche ich mir bei Rum einfach, dass er noch nicht aufgetreten ist und dass es ein neuer Charakter ist. Moment, ist Anokata schon aufgetreten oder wurde nur sein voller Name genannt? Ja, das weiß man ja nicht so genau. Eins von beiden. Oder beides. Ja, jedenfalls gibt es ja noch die Theorie zu Rum, dass er, ist mir spontan mal eingefallen, dass vielleicht Anokata einen gewissen Plan hat oder einen Modus, den er aktiviert und den nennt er Rum, um bestimmte Gänge in der Organisation zu schalten, die dann einen bestimmten Sinn haben, also einen Zweck. Das ist natürlich alles spekulativ, aber ist halt nur eine nette Idee. Dass quasi dass es keine richtige Person ist, sondern eben dieser Modus und die Leute, diese 3, die wahrgenommen wurden, eben in diese Rolle schlüpfen und dabei den Gang, diesen Modus, vortragen. Das war so eine Idee. Ansonsten ist Rum, finde ich, ja, freue ich mich sehr auf ihn. Das war, finde ich, das absolute Highlight, mein persönliches Highlight der vergangenen Spoilerhandlung. Und ich freue mich sehr, dieses Mitglied bald zu sehen. Ob es jetzt nun 3 Personen sind oder nicht. Ich finde es sehr interessant, wie es dann am Ende auf jeden Fall gelöst wird mit den 3 unterschiedlichen Personen, die so wahrgenommen wurden. Und das Glasauge finde ich auch, fand ich auch ganz nett, mal ein interessantes Merkmal zu haben. Chianti hat ja ihr Schmetterling-Tattoo. Und sonst erwarte ich dann auch, dass es ein neuer Charakter sein wird. Und natürlich habe ich ja die Alterseinschränkung schon genannt, also dass es schon ein eher erfahreneres Mitglied ist, das nicht so durchschlagskräftig ist wie Jin, sondern ja, nochmal eine andere, also uns ein wenig einen inneren Einblick in die Organisation gewährt, also eher im Bereich ja, der Verwaltung der Organisation oder der Forschung oder der Finanzierung des Projektes Organisation tätig Ich ist. glaube, wir sollten einen eigenen Podcast machen, in dem du deine Wünsche zum Charakter rum mitteilst. Oh Mann, ja. Also ich habe mir schon lange bevor Rom überhaupt genannt wurde, ein Sprachrohr Anokatas gewünscht. Vielleicht nicht Stellvertreter, aber ein Sprachrohr, eben ein Vertreter, der quasi in Versammlungen den Mitgliedern bestimmte Signale, Aufträge weitergibt, zum Beispiel in so einem Konferenzraum seiner Firma. Und dort hat er dann zum Beispiel, ist natürlich auch wieder lustig, ein Laptop, wodurch dann Anokata zu denen spricht, oder nee, der gibt einfach die Befehle Ja. direkt. So hatte ich mir das mal ausgemalt, so ein Szenario, dass ich quasi die Partei Jin und dann gibt es noch eine andere Partei mit den Scharfschützen und so weiter, dass ich da die, genau, also man könnte auch mal irgendwann fantasieren. Da haben wir es. Rom wurde nur auf Wünsche von Clemens entworfen. Auch wobei die Idee, dass Anokata das alles so macht wie in der Villa Morgendämmerung, die finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. So als Witz mal eingeworfen. Ja, also hier der Aoyama hat ja so ein Faible dafür, ne? Wie auch hier in Kaito Kid. Oh ja, mal so ein Spaßvogel, ja, richtig. Ja, da ist ja auch der das Oberhaupt irgendwie mysteriös mit so einem schönen Panoramablick auf irgendeine Großstadt, ne? Und nur den Sessel ist dort zu sehen. Ja, gut, dann lassen wir es mal bei deinen Theorien und unseren Theorien zu Rum, Scotch, allen möglichen Charakteren. Gut, dann sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören, verweise noch auf unsere Webseiten conanwiki.org, das Wiki. Dann haben wir ein Forum, wo ihr auch die ganzen Theorien findet, die wir hier angesprochen hatten, conanforum.org. Ein Newsblog haben wir, wo dieser Podcast auch erscheint oder erschienen ist, conannews.org. Dann sind wir auf Facebook zu finden, facebook.com/conannews. Auf Twitter, twitter.com/conannews. Auf YouTube, youtube.com/conannews, da ist der Podcast auch zu finden. Zudem ist der Podcast auch bei iTunes gelistet. Dort findet ihr uns als Conancast oder auch wenn ihr nach Conannews sucht. Ja, soweit zu den Verweisen. Ich bedanke mich nochmals fürs Zuhören. Auch für Alex, dass sie heute dabei war. Sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Jo, macht's gut und ja, mal sehen, was ihr euch so für Theorien über Rum überlegt. Ja, danke für die Einladung. Man hört sich, bis demnächst und achtet auf Groß- und Kleinschreibung. Ja, die großen Kleinschreibungen. Soll ich jetzt auf Stopp drücken? Ja, bitte. Nur Sehr gut. Clemens oder die anderen auch? Das ist eine quasi eine einladende Frage für alle.